Die Gemeinde Altaussee im Salzkammergut ist das, was man wohl eine Postkartenidylle nennt. Ein Bergsee mit kristallklarem Wasser, drumherum Tannenwälder. Dahinter erheben sich schneebedeckte Gipfel. Die Gegend ist ein beliebter Erholungsort und seit Jahrzehnten eine gern genutzte Kulisse für Hochzeiten. Im Spätsommer 1990 heiraten Andreas und Heidrun Anschlag hier im Standesamt von Altaussee. Erst kurz davor haben sie sich kennengelernt, als sie in Österreich Urlaub gemacht haben. So erzählen sie es ihren Freunden. Jetzt geben sie sich hier das Ja-Wort. Fotos vom Standesamt zeigen ein uriges Gebäude, die Räume mit dunkler, holzvertäfelter Decke, Kronleuchter, wuchtige Holzstühle. Und jetzt sind sie offiziell Herr und Frau Anschlag. Heidrun zieht zu Andreas in seine Studentenbude nach Aachen. Sie ist schwanger. Im Urteil heißt es später über diese Zeit, ihre Tarnung war durch Zugehörigkeit zum studentischen Umfeld und angesichts vieler Gemeinsamkeiten mit anderen jungen Familien, mit denen sie Freizeitaktivitäten, Urlaube und einen bescheidenen Zuschnitt der Wohn- und Lebensverhältnisse teilten, nahezu perfekt. Doch dann gerät die Welt der Anschlags ins Wanken. Die Verträge sind gemacht. Und es wurde viel gelacht. Es folgt die Ansprache von DDR-Ministerpräsident Lothar de Maizière. Es ist ungewöhnlich, dass sich ein Staat freiwillig aus der Geschichte verabschiedet. Moskau heute Abend. Noch leuchtet der Sowjetstern über dem Kreml, doch das Ende einer gewaltigen Epoche ist gekommen. 11 Republiken beschließen Ende einer Weltmacht. Atomwaffen bleiben unter gemeinsamer Kontrolle. Gorbatschow ist abgesetzt, die Sowjetunion ist tot. Das Land, für das die Anschlags in den Kalten Krieg gezogen sind, dieses Land gibt es plötzlich nicht mehr. Sie haben sich im Auftrag des Kommunismus aufgemacht. Und jetzt? Da sitzen sie also mit österreichischen Pässen in Deutschland, perfekt ausgebildet, perfekt platziert. So wie woanders auf der Welt andere russische Illegale. Und alle fragen sich, wie geht es jetzt weiter? Das ist Die Anschlags, Russlands Spione unter uns. Ein Podcast von Manuel Bevada, Palina Milling und mir, Florian Flade. Folge 3. Schläfer schlafen nie. Als die Sowjetunion zusammenbricht, da kommen im Moskauer KGB-Hochhaus ein paar wichtige Leute zusammen. Sie gehören zum Direktorat S, zuständig für die Illegalen. Die Abteilung belegt damals die Stockwerke 14 bis 20. Sie alle wissen, dass eine neue Zeit anbricht. Moskau muss in diesen Jahren viele Spione abziehen, die im Westen als Diplomaten akkreditiert sind. Das ist ein schwerer Schlag, für das Direktorat S aber auch eine Chance. Denn natürlich will der Kreml weiter Informationen. Jetzt könnte sich umso mehr auszahlen, dass man mit viel Mühe und Kosten rund um den Globus Illegale wie die Anschlags platziert hat. Die Sowjetzeit ist vorüber. Aus dem mächtigen KGB werden jetzt zwei neue Geheimdienste gemacht. Der FSB und der Auslandsgeheimdienst SWR. Dort ist nun das Direktorat S angesiedelt. Und der Auftrag der Illegalen, der geht einfach weiter. Nur, dass sie jetzt nicht mehr für die Sowjetunion arbeiten, sondern für Russland. So, hallo. Guten Tag. Willkommen, guten Tag. Hallo. Florian Flade, hallo. Freut mich, hallo Flade, wieder einzutreten und auch abzulegen. Wir sind nach Süddeutschland gefahren. In eine kleine Stadt zwischen Würzburg und Stuttgart. Um mehr über die Anfangszeit der Anschlags in den 90er Jahren in Deutschland zu erfahren. Was ich den Eindruck hatte von diesen Menschen, sie waren gebildet. Ich würde sagen, sehr gebildet, klassisches deutsches Bürgertum. Die Ermittler haben uns erzählt, dass... Wir sitzen bei Sabine Roggenbrot im Wohnzimmer. Intelligente Menschen. An einem großen Holztisch. Interessierte Menschen. Darüber tiefhängende Lampen. Neben uns ein sehr großer Wintergarten. Kleidung, Frisur, Habitus. Im Flur tigert eine Katze herum. Waren unauffällig. Es gibt Kaffee und ziemlich leckere schwäbische Butterbrezeln. Durchschnittlich im Alltag, in der Masse. Sabine Roggenbrot wird für das Ehepaar noch eine wichtige Rolle spielen. Bis zu ihrer Pension vor ein paar Monaten ist sie Richterin am Oberlandesgericht in Stuttgart. dort, wo die Anschlags 2013 vor Gericht stehen. Sabine Roggenbrot ist damals die Vorsitzende Richterin. Ich habe die Akten von vorn bis hinten auch selber durchgelesen. Sie kennt so ziemlich jedes Detail der Ermittlungen. Sie wird die Zeugen befragen und sie muss am Ende das Urteil über die Anschlags fällen. Spione im Gerichtssaal, das ist außergewöhnlich. Also wir haben es natürlich nie vergessen im Senat, weil das halt schon der Fall war, der was Besonderes war. In den 90er Jahren festigen die Anschlags ihre Legende. Der Alltag in der deutschen Provinz, er ist wie quasi in jeder Familie ziemlich genau geregelt. Von Beginn an gibt es wohl eine ziemlich klare Arbeitsteilung. Andreas arbeitet bei einem Automobilzulieferer. Seine offiziellen Aufgaben sind die Planung und der Aufbau von neuen Produktionsstätten. In Brasilien, Mexiko und der Slowakei. Außerdem reist er beruflich viel in die USA und nach Spanien. Und trifft dabei auch Personen, die für den russischen Geheimdienst interessant sein könnten. Heidrun fährt die Tochter zur Schule, holt sie ab, kümmert sich um den Haushalt. Und ist dann aber doch ziemlich zentral für das Agentenleben. Sie kümmert sich um die Technik. Ihre Aufgabe ist das Funken. Immer dienstags und donnerstags zu exakt derselben Uhrzeit erhält sie Informationen, Anweisungen und Befehle aus Moskau. Ihr erinnert euch, auch genau in dem Moment, in dem sie festgenommen wird. Den Ermittlern gelingt es aber nicht, wirklich viel über das Agentenleben der beiden in den 90ern herauszufinden. Für uns waren das ruhige Jahre, weil wir einfach keine konkreten Aktionen feststellen konnten. Das blieb wirklich vollständig im Dunkeln. Halten wir hier einmal fest. Es gibt keinen Hinweis darauf, wen oder was genau die Anschlags in den 90ern ausspionieren. Aber was heißt das? Kann man sie deshalb Schläfer nennen? Sind sie also Leute, die auf einen Auftrag warten? Die stillhalten? Also in dieser Zeit gar keine richtigen Spione? Das anzunehmen, wäre wohl ziemlich naiv. The word sleeper, first of all, is probably more Hollywood. Die Bezeichnung Schläfer, das ist wohl eher Hollywood. No one was sent abroad to do nothing. Niemand wird ohne Auftrag losgeschickt. Das ist Kevin Ryle. I'm currently a lecturer in intelligence and international security at Brunel University London. Ich bin Dozent für Geheimdienste und internationale Sicherheit an der Brunel University in London. Und er kennt sich mit russischen Geheimdiensten sehr gut aus. In 2021 I retired from the US government. Bis 2021 habe ich für die US-Spionageabwehr gearbeitet. I worked as a counterintelligence analyst for about 30 years. Insgesamt etwa 30 Jahre. Für ihn ist klar, dass Illegale wie die Anschlags keine Schläfer sind. Warum auch? Ihre Ausbildung dauert Jahre. Sie ist aufwendig und teuer. Von Anfang an haben sie einen Auftrag, für den man einen langen Atem braucht. Zuerst baut man eben seine Operationsbasis auf. Aktiv ist man aber eigentlich immer. Gerade Illegale wie die Anschlags kann man ziemlich flexibel einsetzen, weil ja niemand von ihnen weiß. Im Krisenfall etwa sind sie eine stille Reserve, wenn alle Diplomaten abziehen müssen. There was a wartime mission of illegals. Es gab Missionen für Illegale in Kriegszeiten. And there were illegals who were told, und es gab Illegale, denen gesagt wurde, wenn Krieg ausbricht zwischen der Sowjetunion und dem Land, in dem ihr lebt, the embassy will be closed. Dann wird die Botschaft geschlossen werden. Dann können Illegale etwa die bisherigen Aufgaben von den Spionen in der Botschaft übernehmen. So they were the continuation. Sie sollten im Kriegsfall die Spionageoperation übernehmen und einige wurden in Sabotagetechniken ausgebildet. In Sabotage-Techniques. Die 90er aber sind alles andere als dieser Ernstfall. Der Westen denkt, die Konfrontation mit Moskau ist zu Ende. Sogar in den Sicherheitsbehörden denken viele so. Nur wenige sind überzeugt, dass Russland im Geheimen einfach weitermacht. Das macht, was es immer gemacht hat. Was wir nur wissen, ist aufgrund von Aufzeichnungen vom Herrenanschlag, die man nachher gefunden hat bei der Durchsuchung, da waren in einem Notizbüchlein die Funkpläne der Russen verzeichnet, schon in den 90er Jahren. Und die waren dem Bundesamt für Verfassungsschutz aber auch bekannt. Der deutsche Bundesgrenzschutz, das ist heute die Bundespolizei, und der Verfassungsschutz, sie zeichnen schon Ende der 80er Jahre verdächtige Funksignale auf. Ein sehr hohes Aufkommen auf einer bestimmten Frequenz. Von einem Tag auf den anderen. Ganz plötzlich. Die Beamten finden schnell heraus, die Signale werden aus Russland gesendet. Aber für wen sind sie bestimmt? Die Behörden haben keine Ahnung. 23 Jahre lang wissen sie es nicht. So zumindest steht es in den Unterlagen zum Fallanschlag. Die geheimen Botschaften per Funk, sie sind nämlich von Beginn an für einen Mann bestimmt, der genau in jenem Frühsommer 1988, als der Funk zunimmt, nach Deutschland kommt. Genau, Andreas Anschlag. Daraus konnte man ersehen, dass da wohl schon ein Kommunikationsverkehr zwischen Herrn Anschlag und der Zentrale stattgefunden hat. Aber über was da berichtet wurde, das ist nie rausgekommen. Heidrun Anschlag notiert in einem Taschenkalender den gesamten Funkplan. Frequenz, Sendezeit, Rufzeichen. Für viele Jahre ist das ganz genau notiert. Für die Ermittler ist das ein Schatz, der da vor ihnen liegt. Doch sie stehen vor einer riesigen Herausforderung. Sie müssen den Code knacken, um die Kommunikation zwischen den Anschlags und Moskau zu entschlüsseln. Ich glaube, ich wechsle den Stuhl, der knarrt so. Wollen Sie den hier haben, der hier steht? Ja. Jochen Schäfer sitzt im Wohnzimmer, an seinem Klavier aus hellem Holz. Seine Wohnung ist ziemlich funktional eingerichtet. An der Wand eine Peace-Fahne. Ansonsten kein Schnickschnack. Was aber auch ziemlich verständlich ist. Denn Jochen Schäfer ist blind. Mein Name ist Jochen Schäfer. Ich bin 51 Jahre alt und habe ein sehr spezielles Hobby, nämlich das Abhören von Zahlensendungen. Jochen Schäfer lebt in Marburg. Nur ein paar Kilometer von der Siedlung entfernt, in der die Anschlags gelebt haben. Wo Heidrun festgenommen wurde. Seit Jahrzehnten hört Jochen einen ganz speziellen Funk ab. Das sind diese Zahlensendungen, also auch die Signale, die die Anschlags empfangen haben. Ja, es ist natürlich jetzt besonders spannend, diese Signale nachzuspielen. Ne? Also das Jochen Schäfers Klavier steht an der Wand und direkt darauf steht sein Weltempfänger. Wenn man das also jetzt nachspielen würde, was wir gerade gehört haben, live bzw. in der Archivaufnahme, dann würde ich das so anhören. Genau. Ich wollte jetzt diese beiden Töne nochmal haben. Achso, so ist das, ja, Moment. Ja, so müsste es sein. Gut. Jochen Schäfer gehört zu einer Gruppe, die heißt Enigma 2000. Das ist die Europäische Gesellschaft zur Beobachtung und Sammlung von Zahleninformationen. Mit Hauptsitz in England. Das klingt irgendwie offiziell. Ist aber eher so etwas wie ein Fanclub. Rund 100 Leute gehören dazu. Sie verfolgen, was so auf der Kurzwelle los ist. Das ist ihr Hobby. Was ziemlich interessant ist, im Grunde kann jeder diese Agentensignale bei sich zu Hause empfangen. Was braucht man denn alles, um diese Sender zu empfangen? Man braucht im Grunde nichts weiter als einen Weltempfänger oder ein Radio mit Kurzwelle dran. Diese sogenannten Weltempfänger sind ungefähr so groß wie ein Taschenbuch und haben eine ausziehbare Antenne. Ein Weltempfänger kostet vielleicht 10 Euro und damit kann man eben Sender aus der ganzen Welt empfangen. Über Kurzwelle. Nicht nur solche, die wie viele auf Ultrakurzwelle senden, UKW, damit empfangt ihr zum Beispiel ganz normale Radiosender. Die Agentensignale, sie faszinieren tatsächlich einige. Nicht nur Jochen Schäfer und seine Hobbyfreunde. Bekannte Bands wie Stereolab sollen sich an den Signalen orientiert haben. Und auch die Elektrogiganten Kraftwerk haben damit gearbeitet. Auf ein paar aneinandergereihten Tischen in Jochen Schäfers Wohnzimmer liegen rund 2000 Kassetten. Meter lang. Viele Stunden voll mit Agentenfunk. Wollen wir sowas mal suchen? Im Archiv stöbern. Er steht auf, läuft zielstrebig auf die Holzkisten zu, die links vom Klavier stehen. Sie sind etwa auf Tischhöhe aufgereiht, entlang einer Wand. Dann Jochen Schäfer sucht eine bestimmte Kassette aus seiner 6 Meter langen Sammlung. Ja, ich habe es fast schon gefunden. Er tastet die Kassetten ab, zählt die Reihen und dann die Kassetten in der jeweiligen Reihe. 11, 12, jetzt da. Ich glaube, die nächste ist es, die müsste es sein. Dann zieht er eine Kassette heraus, geht zum Rekorder, legt sie ein und kontrolliert, ob er die richtige genommen hat. Das ist er. So, da haben wir ihn. So, hier ist nun die Station XPA1, wobei A für automatisch steht. P ist Polyton, das wird man auch gleich hören. Es sind nämlich viele Töne hintereinander. Und diese Station haben die Anschlags gehört und so ähnlich hörte sich das damals an. Diese Station sendet zu den Zeiten, an denen Heidrun Anschlag am Empfangsgerät sitzt, wie später bekannt wird. Im Grunde ist es ganz einfach. In jedem dieser Töne verbirgt sich eine Information. Eine Botschaft aus Russland. Das war's. Zahlensendungen senden übrigens nicht nur die russischen Dienste. Auch andere Länder machen das. Oder haben das zumindest früher so gemacht. Auch die Bundesrepublik. Warum oder woher sind Sie sich denn so sicher, dass dahinter jetzt Moskau steckt? Wegen Peilungen, die andere Hobbyfreunde gemacht haben und wegen dem Format. Um einen holländischen Hobbyfreund zu zitieren, die Russen hängen mit einem bestimmten Standardformat im Äther. Wenn das kommt, weiß man sofort, dass das die Russen sind. Es gibt also ein inhaltliches Format oder ein Aufbau. Das geht los mit einem ID und das besteht aus 3 Ziffern. Das kommt 3-mal hintereinander. Aber entziffern kann sie natürlich niemand, außer die Leute, die wirklich diesen Schiff haben. Ja, genau. Entschlüsseln konnte Schäfer bislang keines dieser Signale. Das ist ihm aber auch irgendwie egal. Er ist einfach fasziniert von diesem Klang und meint, dass es für ihn ja vielleicht auch sicherer sei, wenn er nicht verstehe, was Geheimdienste da so senden. Was wir bei unseren Recherchen feststellen, als Funkerin macht Heidrun so ziemlich alles richtig. Den Ermittlern gelingt es nämlich trotz aller Anstrengungen, auch nach der Festnahme nicht, die Chiffrierungen zu knacken. Obwohl sie dieses Buch mit den ganzen Notizen finden. Der Agentenfunk der Russen, er bleibt für die deutschen Behörden ein Rätsel. Es dauert, bis ihnen am Ende doch noch über Umwege ein wichtiger Erfolg gelingt. Dazu in einer späteren Folge mehr. Ziemlich zum Ende der Agentenkarriere der Anschlags gibt es dann noch einmal ein technisches Update. Weiterhin sendet die Zentrale diese Töne. Alle 20 Minuten wird 3-mal hintereinander dieselbe Tonfolge gesendet. Heidrun hört sie per Kopfhörer und zeichnet sie elektronisch auf. Von nun an mit einer Software, die Kelchblatt heißt. Damit kann sie die Signale in eine Ziffernfolge umwandeln. Zum weiteren Entschlüsseln überträgt sie die Daten auf eine Diskette und nutzt einen Code, den man immer nur einmal verwenden kann. Wenn dann alles störungsfrei klappt, dann bleibt ein Text übrig. So empfangen die Anschlags die Botschaften. Aber wie senden sie nach Moskau zurück? Palina und Manuel folgen einem Weg, der hinter dem Haus der Anschlags in Marburg in den Wald hineingeht. Der Weg zieht sich doch ganz schön die Straße hoch. Ja. Den Berg hoch. Ich kann schon gar nicht mehr klar denken. Aber man hat eine schöne Aussicht schon. Oh wow, guck. Da. Das ist richtig schön. Mit ziemlich viel Hightech ausgerüstet, schickt Heidrun verschlüsselte Nachrichten von einem Laptop direkt zu einem russischen Satelliten, wenn alles gut läuft. Also wir gehen halt diesen Berg hoch, weil in den Akten haben wir gelesen, dass es offenbar manchmal hier Empfangsprobleme gab und sie dann offenbar hoch auf den Berg mussten, um doch noch was, ja, entweder aufzunehmen oder wegzuschicken. Und dann hatten sie ja noch so ein eigenes Gerät, also so ein Satellitensendegerät. Das war so wie so ein Kasten, so groß. Und das mussten sie dann immer dann abschicken, wann der Satellit über ihnen war. Komplett irre. Die Anschlags müssen mit dem Senden offenbar abwarten, bis der richtige Zeitpunkt kommt. Dass einer der russischen Satelliten in der Erdumlaufbahn über Deutschland steht. Eine kleine Lampe zeigt dann an, das gesendet werden kann. Das ging immer nur, ich glaube, 6, 7, 8 russische Satelliten gibt es. Immer nur, wenn ein so ein Satellit hier drüber war. Doch auch beim Senden oben vom Hügel aus gibt es offenbar immer wieder Probleme. Die Anschlags suchen lange nach dem Grund. Die Zentrale in Moskau befürchtet sogar, dass die deutsche Spionageabwehr den Funkverkehr stört. Ganz profan gibt es dann aber noch eine andere Möglichkeit. So, und da hinten durch den Wald sehen wir ein schönes, also das Windrad durchschimmern. Und irgendwie dieser Windpark hier hinten auf dem Hügel hinterm Haus hat dann wohl immer auch dafür gesorgt, dass der Empfang schlecht war. Um Moskau mitzuteilen, was sie gerade beschafft oder gehört haben, nutzen die Anschlags auch einen der ältesten Agententricks überhaupt. Tote Briefkästen. Das sind kleine Erdlöcher, etwa an Straßenschildern oder markanten Punkten, an denen sie Nachrichten deponieren. Die kurz darauf dann von einem russischen Diplomaten eingesammelt und nach Moskau geschickt werden. Die Anschlags nutzen dieses Mittel wohl ganz gern und verbinden es mit Spaziergängen. Auf einer Karte, die die Ermittler finden, sind dafür verschiedene Stellen markiert. Es gibt neben dem Funk, den Satelliten und den toten Briefkästen noch einen anderen Kommunikationskanal zwischen den Anschlags und der Zentrale in Moskau. Ein ziemlich verrücktes Ding. Sozusagen ein toter Briefkasten im Internet. Auf YouTube schreiben die Anschlags unter dem Nutzernamen AlpenQ1 Kommentare unter bestimmte Fußballvideos. Mal auf Deutsch, mal auf Englisch. Coloca la barrera Delgado Ferreiro, le va a pegar Cristiano Ronaldo. Allá va el portugués con pierna derecha, el golpeo de Cristiano, qué golazo. Oft sind es Videos, die viele Millionen Aufrufe haben. Darunter stehen abertausende Kommentare. Wo versteckt man eine geheime Botschaft? Vielleicht genau hier. Dort, wo sie in der Masse der vielen Postings untergeht und nicht weiter auffällt. Der russische Geheimdienst wiederum, die Zentrale, antwortet auf diese Kommentare mit einem neuen Beitrag. Und zwar unter dem Nutzernamen Cristiano Footballer. Kein Scherz. Alpen Q1. Es ist ein sehr nettes Video und das Lied ist auch sehr gut. Cristiano Footballer. Ein großartiger Dribbelkünstler und Fußballer in der Welt. Alpen Q1. Er rennt und spielt wie der Teufel. Cristiano Footballer. Na klar, ist es nicht echt, aber sehr gute Werbung. Die scheinbar banalen Kommentare sind in Wahrheit verschlüsselte Botschaften. Versteckt sind sie hinter der Kombination der Buchstaben und deren Anzahl. Alles ziemlich kompliziert. Andreas Anschlag arbeitet als Ingenieur. Es geht darum, immer dichter an jene Arbeitsstellen zu kommen, an denen interessante Informationen besprochen werden. Industriespionage. Das nimmt Moskau als Beifang sehr gerne mit. Dafür muss Andreas Anschlag gut sein, damit er sich seinen Arbeitgeber möglichst aussuchen kann. Und wenn sich der Zuschnitt einer Stelle ändert und er zum Beispiel weniger reisen soll, dann bewirbt er sich einfach weg. Er hat auch nie irgendwie schlechte Arbeit geliefert. Das ist wieder die Richterin Sabine Roggenbrot. Alle Arbeitgeber waren der Meinung, er war eine gute Kraft. Er hat immer selber gekündigt. Und ja, warum auch immer, man vermutet, dass er einfach seine Kreise erweitern wollte mit den Ortswechseln. Aachen, Meckenheim, Landau, Marburg. Die Anschlags erweitern ihre Kreise sehr geschickt und geplant. Wie wichtig der Aufbau eines Netzwerkes ist, davon hatte auch Jack Barsky gesprochen. Kontakte, Kontakte, Kontakte, Kontakte. Ihr erinnert euch, der Deutsche aus Folge 2, der für den KGB Ende der 1970er Jahre als illegaler Spion nach Amerika geschickt wurde. Befreunde dich mit so vielen Menschen wie möglich und finde raus, ob die Zugang zu Geheimnissen haben, irgendwelchen, oder dass man die möglicherweise anwerben könnte. Für die Anschlags ist Ende der 90er Jahre zum Beispiel Meckenheim aus mehreren Gründen ein guter Wohnort. Da sitzt auch das Bundeskriminalamt. Im nahegelegenen Bonn befindet sich das russische Generalkonsulat. Über tote Briefkästen kann man in dieser Gegend also recht leicht kommunizieren. In der damaligen Bundeshauptstadt sitzt auch das Verteidigungsministerium. Außerdem gibt es viele politische Veranstaltungen. Die Anschlags, so steht es im Urteil, sie waren so etwas wie ein Staubsauger. Das Beobachten politischer Organisationen oder konservativer Vereine stelle eine langfristige operative Aufgabe dar. Die Vorträge, denen die Anschlags lauschen, haben Titel wie Europa als Wille und Vorstellung, Russlands Kaukasuspolitik, veraltete Realpolitik einer gefallenen Supermacht oder auch Pipelines oder Panzer. Und die Anschlags sind ziemlich viel unterwegs. Bei der Literarischen Gesellschaft in Karlsruhe, bei der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung. Sie tauchen bei der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung auf. Bei der Deutschen Atlantischen Gesellschaft oder der Europa-Union werden sie sogar Mitglieder. Manche Illegale sind so etwas wie ein Schweizer Taschenmesser. Das ist wieder Kevin Ryle, der Historiker und Fachmann für die russischen Dienste, der früher für das FBI und den amerikanischen Militärgeheimdienst DIA gearbeitet hat. They can do anything. Sie sind Allrounder. There are some who have handled very sensitive human sources. Manche haben sogar ziemlich erfolgreich menschliche Quellen geführt. Quellen direkt selbst führen, also Menschen, Informanten, Verräter anwerben, immer wieder treffen, von ihnen Informationen bekommen. Das ist das eine. Dazu kommt aber noch etwas anderes. Etwas, das bei den Geheimdiensten Tippen genannt wird. Others only spot and assess other people. They look for promising potential candidates. Einige Agenten beobachten Personen, die sich vielleicht als Quellen eignen. Then hand them over to other officers, then approach them and try to recruit them. Andere Spionen nähern sich denen dann und versuchen sie anzuwerben. Auch wir haben uns auf die Suche gemacht. In den vergangenen Monaten haben wir versucht, Menschen zu finden und zu kontaktieren, die von den Anschlags getippt wurden. Wir wollten mit ihnen ins Gespräch kommen. Und am Ende gibt es eine Person, die will sich tatsächlich mit uns treffen. Paulina sitzt irgendwo in Berlin in einem Café und wartet. Das Café ist an diesem Vormittag fast leer. Ich setze mich an den Tisch in der hinteren Ecke des Raumes. So hat man das gesamte Café im Blick. Nach wenigen Minuten kommt dann der Mann rein. Freundliche Begrüßung, fester Händedruck. Der Mann, den sie trifft, arbeitet Anfang der 2000er Jahre bei einer deutschen Behörde. Er hat Zugang zu interessanten Informationen. Wir wollen wissen, wie gehen die Anschlags beim Tippen vor? Wie gehen sie auf Menschen zu? Verwickeln sie einen in ein Gespräch oder fragen sie direkt nach der Telefonnummer? Aufnahmen von diesem Treffen dürfen wir nicht machen. Ich frage ihn zu den Anschlags, weil der Mann hat sie ja gesehen, er hat sie erlebt. Sie seien sich auf einer Konferenz begegnet. Smalltalk, jemand stellt sich dazu, die Leute wechseln ein paar Worte miteinander und ziehen weiter. Die Anschlags seien dem Mann danach nicht einmal in Erinnerung geblieben. Und wenn ich den Schilderungen glauben soll, passiert das Tippen offenbar so, dass die getippte Person das kaum merkt. Die Ermittler sagen später, vielleicht hat der Mann bei der Konferenz etwas dick aufgetragen, sich ein bisschen wichtiger gemacht, als er eigentlich ist, und wurde deswegen getippt. Denn wenige Wochen nach der Begegnung mit den Anschlags spricht den getippten Mann ein Mitarbeiter aus der russischen Botschaft an. Er interessiere sich für den Fachbereich, alles ganz natürlich und logisch, nichts Verdächtiges. Mit dem Russen aus der Botschaft sei man dann essen gewesen. Man habe dann noch 2-3 Gespräche geführt. Und da sei dann doch einiges komisch gewesen. Der Russe habe nicht ins Büro des getippten Mannes kommen wollen und dem Klang nach von Telefonzellen aus angerufen. Und er habe nach Unterlagen gefragt. Dass der Russe aus der Botschaft und die Anschlags irgendwie zusammenhängen, das sei dem getippten Mann erstmal nicht bewusst gewesen. Illegale tippen auch Personen, um sie der Zentrale in Moskau weiterzuempfehlen. Ein Politiker aus einem bestimmten Ausschuss im Bundestag. Eine Beamtin aus einem Ministerium mit Zugang zu geheimen Dokumenten. Vielleicht ein Wissenschaftler, der an einer Universität zu Raketenantrieben forscht. Solche Leute können für Moskau als mögliche Quellen nützlich sein. Illegale können auf Leute zugehen, die mit Vertretern der russischen Regierung nicht sprechen würden. Die Illegalen sind ja selbst auch oft nicht als Russen zu erkennen und können so auch Menschen ansprechen, die zum Beispiel für Botschaftsangehörige nicht zu erreichen wären. Über eine Veranstaltung in Rheinland-Pfalz im Jahr 2003 können die Ermittler später mehr herausfinden. Die Anschlags berichten der Zentrale in Moskau von dem Finanzplan einer neuen Behörde für den Zivilschutz, über Anschaffungspreise militärischer Systeme der Bundeswehr und über die Kontrolle des deutschen Luftraums. Man sieht, wie interessant die Leute sind, die die Anschlags da in Gespräche verwickeln und gleich danach weiter an Moskau empfehlen. Darunter sind Beamte der Bundeswehrverwaltung und des Verteidigungsministeriums, sogar der ehemalige Chef des militärischen Abschirmdienstes. Richterin Sabine Roggenbrot wird später bei der Urteilsverkündung über die Anschlags sagen, sie lieferten ihrem Heimatland aus nächster Nähe einen Blick in die deutsche Seele. Die Anschlags aber lieferten auch Informationen, die für Moskaus Außenpolitik eine Rolle spielten. Der Kreml will seine alte Einflusszone aus der Sowjetzeit zurück. Und das mit teils kriegerischen Mitteln. Wie in Georgien, später dann in der Ukraine. Wenn man weiß, was danach passiert ist, wie Russland aggressiv wurde diesen Ländern gegenüber, kann man natürlich sagen, basiert es unter anderem auf solchen Erkenntnissen. Die Zentrale scheint damals zufrieden zu sein mit den Informationen, die die Anschlags liefern. Andreas wird zum Abteilungsleiter befördert. Er ist nun ein Oberst. Heidrun zur stellvertretenden Abteilungsleiterin im russischen Auslandsgeheimdienst. Zitat: wegen der hervorragenden Ergebnisse der Arbeit. Dabei steht ihr größter Coup erst noch an. Denn die Anschlags schaffen es tatsächlich, in der Champions League der Illegalen mitzuspielen. Sie schaffen es, einen Diplomaten mit Zugang zu Geheimwissen als Quelle zu gewinnen. Und dieser Diplomat redet mit uns darüber. In der nächsten Folge. Die Anschlags, Russlands Spione unter uns. Das war Folge 3. Schläfer schlafen nie. Alle 6 Folgen findet ihr in der ARD-Audiothek. Habt ihr Anmerkungen? Dann schreibt uns unter spione@wdr.de. Wir freuen uns. Die Autoren sind Manuel Bevada, Palina Milling und ich, Florian Flade. Gesprochen haben Justus Carrière, Robert Frank, Eva Meckbach und ich, Florian Flade. Die technische Realisation hat Michael Kube gemacht. Regieassistenz Assunta Aligiani. Musik Ralf Hamann. Regie Nikolai von Koslowski. Die Redaktion hatten Stefanie Delfs, Monika Wagner, Volkmar Kabisch, Antonia Merzhäuser. Dramaturgie Klaus Uhrig und Stefanie Delfs. Ein Podcast von WDR und NDR 2024. Und hier noch ein Podcast-Tipp. Und wenn du noch nicht genug von Podcasts hast, dann hör doch mal bei uns rein. Wir sind Lisa und Mathis vom News Podcast 630 und da sprechen wir Montag bis Freitag über die wichtigsten Nachrichten. Und das, wie der Name sagt, morgens um 6.30 Uhr, pünktlich für euch beim Aufstehen im Bad oder auf dem Weg zur Uni oder zur Arbeit in ungefähr 20 Minuten, damit ihr informiert in den Tag starten könnt. Wichtig ist uns dabei, wir reden ganz normal wie Menschen darüber, also ohne Nachrichtenfloskeln oder Kompliziertes drumherum. Und wir sprechen nicht nur miteinander, sondern wir wollen auch eure Meinungen hören per Sprachnachricht aus der Community. Hallo, liebes 630-Team. Ihr habt gefragt, ob sich unser Leben verändert hat oder unsere Gewohnheiten verändert haben mit Hinblick auf die Klimaerwärmung. Ich kaufe kein Fleisch mehr. Für den Podcast stehen wir sehr früh morgens im Studio, gucken, was in Deutschland und der Welt passiert und nehmen dabei auch eure Themen mit. Ich würde gern einmal anregen, dass ihr über den Streik des Krankenhauspersonals berichtet. Hört doch gerne auch mal rein, 0630 in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.